Der Sprecher der Notdirektion des gesamten Nationalen Sonderuntersuchungskomitees für die Klärung der Wahrheit über die Verbrechen der US-Truppen gab am 9. Juli eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt ab. Am 9. Juli vor 50 Jahren schloss das landesverräterische Pak Chung-hee-Regime Südkoreas trotz des einmütigen Widerstandes und Protests der Bevölkerung mit den USA das unterwürfige und ungleiche administrative Abkommen ab. Das im Jahr 1966 fabrizierte Abkommen ist ein Versklavungsabkommen der Gegenwart, das die Besetzung Südkoreas durch die US-Aggressionstruppen legalisierte und diesen Kriminalgerichtsbarkeit und unbeschränkte Vorrechte in allen Hinsichten wie Benutzung der Grundstücke und Anlagen verlieh, sowie ein in der Welt beispielloses, unterwürfiges und landesverräterisches Abkommen, das den USA das Souveränitätsrecht Südkoreas völlig überließ. In den vergangenen 50 Jahren benahmen sich die US-Aggressionstruppen unter Berufung auf dieses Abkommen als wirkliche Herrscher und Eroberer Südkoreas, die Exterritorialität genießen und fügten den Südkoreanern unbeschreibliches Unglück und Leiden zu. Die brutalen Gewalttaten und Verbrechen der US-Aggressionstruppen in Südkorea sind ein tragisches Produkt der Besetzung Südkoreas durch den US-Imperialismus und des ungleichen und unterwürfigen administrativen Abkommens. Das administrative Abkommen zwischen den USA und Südkorea ist ein beispielloses landesverräterisches Dokument, das es deutlich zeigt, dass Südkorea eine richtige Kolonie der USA ist, ein mittelalterliches Versklavungsabkommen, das die unbeschränkte Willkür und Eigenmacht, den Mord und die Räuberei der Yankee-Mörder legalisiert, sowie der Herd allen Übels in Südkorea. Trotzdem unterstützt das südkoreanische Pak Chung-hee-Regime das ungleiche und unterwürfige administrative Abkommen, zahlt den US-Truppen enorme Blutsteuern, bittet diese um die ewige Stationierung in Südkorea und setzt sich als Stoßtrupp für die Atomkriegsmachenschaften der USA für die Konfrontation mit den Landsleuten ein. Die USA, die die koreanische Halbinsel in zwei geteilt haben und mehr als 70 Jahre lang der koreanischen Nation nur Unglück und Leiden zufügen, sollen die strategische Stellung der DEVRK, die als Atommacht im Osten ihre Würde und ihr Ansehen zur Schau trägt und die epochale Tendenz richtig einsehen, auf ihre anachronistische feindselige Politik gegenüber der DEVRK verzichten und ihre Truppen aus Südkorea sofort abziehen. Die Südkoreaner sollen Bescheid wissen, dass ihnen als Kolonialsklaven unter den Militärstiefeln der äußeren Kräfte nur Unterjochung und Unterwürfigkeit zuteil werden, was zu ihrem erbärmlichen Tod führen würde. Sie sollen sich zum gesamtnationalen heiligen antiamerikanischen Kampf dafür, der Besetzung Südkoreas durch die US-Aggressionstruppen, Erzfeinde der koreanischen Nation, ein Ende zu setzen, tapfer erheben.